Halleluja. Freuet euch des Herrn, spielet ihm zu seiner Ehr, der uns Frieden gibt, uns die Freiheit schenkt, der uns innig liebt und uns Kinder nennt. Lobet, danket Gott, singet ihm Halleluja. Danket unserem Herrn, singet ihm Halleluja. Freuet euch des Herrn, spielet ihm zu seiner Ehr, der uns Leben gibt, uns die Freiheit schenkt, unsere Hoffnung ist, unseren Namen kennt. Lobet, danket Gott, singet ihm Halleluja. Danket unserem Herrn, singet ihm Halleluja. Freuet euch des Herrn, seiner Ehr, saget Lob und Dank für die Freundlichkeit, die er uns erbracht bis in Ewigkeit. Lobet, danket Gott, singet ihm Halleluja.